Erster der König wohnte nun in seinem Palast. Gott gab ihm Ruhe vor allen seinen Feinden. Zweiter David sagte zum Propheten Nathan, ich wohne in einem Haus aus Holz. Aber Gottes Kiste steht in einem Zelt. Dritter Nathan sagte zum König, tu alles, was du planst. Gott ist mit dir. Vierter aber in derselben Nacht sprach Gott zu Nathan. Fünfter geh zu meinem Diener David. Sag ihm, willst du mir wirklich ein Haus zum Wohnen bauen? Sechster ich habe nie in einem Haus gewohnt. Ich zog mit einem Zelt umher. Das war seit der Zeit in Ägypten so. Siebter ich bin mit den Israeliten überall hingegangen. Habe ich jemals nach einem Haus aus Holz gefragt? Nein. Achter sagt David, ich habe dich von den Schafen geholt. Du solltest der Chef über mein Volk Israel sein. Neunter ich war immer bei dir. Ich habe deine Feinde besiegt. Ich mache deinen Namen sehr berühmt. Zehnter ich gebe meinem Volk Israel einen festen Platz. Sie sollen dort sicher wohnen. Böse Menschen sollen sie nicht mehr quälen. Elfter früher hatten sie Richter. Jetzt gebe ich dir Ruhe vor Feinden. Ich werde dir ein Haus bauen. Zwölfter wenn du stirbst, bestimme ich deinen Sohn als Nachfolger. Ich mache sein Königtum stark. Dreizehnter er wird ein Haus für meinen Namen bauen. Sein Thron wird für immer bleiben. Vierzehnter ich werde wie ein Vater für ihn sein. Er wird wie ein Sohn für mich sein. Wenn er Fehler macht, bestrafe ich ihn. Fünfzehnter aber ich werde ihn immer lieben. Ich nehme meine Liebe nicht weg wie bei Sol. Sechzehnter deine Familie und dein Königtum bleiben für immer sicher. Dein Thron steht fest. Siebzehnter Nathan erzählte David alles genauso. Er berichtete von Gottes Worten. Achtzehnter David ging hinein und setzte sich vor Gott. Er fragte, wer bin ich, Herr? Warum bist du so gut zu mir? Neunzehnter das war dir noch nicht genug. Du hast auch über die Zukunft meiner Familie gesprochen. Du bist ein großer Herr. Zwanzigster was soll ich noch sagen? Du kennst mich doch genau, Herr. 21. Du hast diese großen Dinge getan, weil du es wolltest. Du hast es mir gezeigt. 22. Du bist sehr groß, Herr. Es gibt keinen Gott außer dir. Das haben wir gehört. 23. Kein anderes Volk ist wie Israel. Du hast sie aus Ägypten gerettet. Du hast andere Völker vertrieben. 24. Du hast Israel für immer zu deinem Volk gemacht. Du bist ihr Gott geworden. 25. Herr, halte dein Versprechen über mich und meine Familie. Tu, was du gesagt hast. 26. Dann wird dein Name für immer berühmt sein. Die Menschen werden sagen, Gott regiert über Israel. 27. Du hast mir gesagt, ich baue dir ein Haus. Deshalb traue ich mich, so zu beten. 28. Herr, du bist Gott. Deine Worte sind wahr. Du hast mir dieses gute Versprechen gegeben. 29. Bitte segne meine Familie. Sie soll für immer vor dir bleiben. Du hast es versprochen.